Der verehrte Marschall Kim Jong-un schickte zum bedeutsamen Tag der Sonne, dem größten Fest der Nation, der Quellwasserfabrik Yongwaksan Fahrzeuge als Geschenk. Eine Veranstaltung zur Übergabe des Geschenkes fand am 7. April in der Quellwasserfabrik Yongwaksan statt.